B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Am Mikrofon Nina Landhofer und dies sind einige unserer Themen. Der Gipfel, die europäischen Länderchefs in Brüssel. Verlängert, Einsatz der Soldaten in Bosnien und sauer, britische Banker sollen Bonussteuer zahlen. Wir müssen leider draußen bleiben, hieß es vergangene Woche für die EU-Außenminister. Denn auf dem Gipfel in Brüssel tagten erstmals nur die Länderchefs. Der am 1. Dezember in Kraft getretene Lissabon-Vertrag besagt nämlich, dass Außenpolitik nun Chefsache ist. Ob die allerdings auch ohne ihre Diplomaten erfolgreich waren, weiß Christoph Prössel. Die Einigung der Staats- und Regierungschefs sieht vor, für die Jahre 2010, 2011 und 2012 rund 7,2 Milliarden Euro Soforthilfe bereitzustellen. Das Geld soll Entwicklungsländern zugutekommen, um möglichst schnell Projekte gegen die Folgen des Klimawandels zu finanzieren. Ab 2013 soll dann das Weltklimaabkommen greifen. Die Staats- und Regierungschefs sehen ihren Beschluss als positives Signal für die Weltklimakonferenz in Kopenhagen. Der britische Premierminister Gordon Brown. It makes it possible for the poorest countries to come to the table knowing that they can mitigate carbon emissions and adapt to climate change with the support of the developed world. Der Beschluss mache es für die ärmsten Länder einfacher, an den Verhandlungstisch zu kommen und zu wissen, dass sie sich an den Klimawandel anpassen können mit der Hilfe der Industriestaaten. Der dänische Regierungschef Rasmussen sagte, eine Vereinbarung sei jetzt wahrscheinlicher. It's a very strong signal. And if this das ist ein starkes Signal. Wenn jetzt die Vereinigten Staaten, Australien, Japan, Indien und China ähnlich handeln, dann sehen wir nächsten Freitag ein Abkommen. We will reach definitely an agreement in Copenhagen next Friday. Weniger begeistert ist der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer. Jedenfalls hat die EU eine Gelegenheit, sich unsterblich zu blamieren, ausgeschlagen. Das ist ja schon mal sehr positiv. Bütikofer hätte sich hingegen gewünscht, dass die EU beschließt, ihre klimaschädigenden Gase bis 2020 um 30% zu reduzieren. Die Regierungschefs betonen in ihrer Abschlusserklärung jedoch, dass sie am Ziel, bis 2020 20% der schädlichen Klimagase zu reduzieren, festhalten wollen. Nur wenn andere Staaten auch ehrgeizige Ziele definieren, möchte Europa 30% sparen. So weit sei es noch nicht, sagte Bundeskanzlerin Merkel. Das, was bis jetzt auf dem Tisch liegt, sowohl das, was Amerika anbietet, als auch das, was einige Schwellenländer anbieten, ist unserer Meinung nach noch nicht dazu geeignet, es als ein dem europäischen Angebot entsprechendes Angebot zu klassifizieren. Die Gipfelteilnehmer sprachen auch über die angespannte Haushaltslage in Griechenland. Dazu musste Regierungschef Papandreou Stellung beziehen. Frankreichs Präsident Sarkozy. Il est clair que la Grèce fait face à des défis économiques et budgétaires majeurs. Griechenland sieht sich einer großen Verschuldung ausgesetzt. Die griechischen Behörden müssen jetzt sparen und die Ankündigungen der Griechen sind ein Schritt in die richtige Richtung. Sont un pas dans la bonne direction. Doch die Europäische Union will Griechenland nicht finanziell unter die Arme greifen. Die Staats- und Regierungschefs haben auch Reformen für die Finanzmärkte beschlossen. Auf europäischer Ebene wird es weitere Aufsichtsbehörden geben, Bundeskanzlerin Merkel. Wir fordern den IWF auf, bei seiner Überprüfung die gesamte Bandbreite von Optionen, einschließlich Versicherungsgebühren, Abwicklungsfonds und Steuer auf globale Finanztransaktionen in Betracht zu ziehen. Zum nächsten G20-Treffen soll der IWF dazu einen Vorschlag machen. Außerdem arbeitet auch die Kommission daran, uns beim nächsten Rat hierzu Vorschläge vorzulegen. Getagt haben die Außenminister dann aber doch noch in der vergangenen Woche und verabschiedeten nach einigem Streit eine Nahostresolution. Der Palästinenserstaat ist zwar noch in weiter Ferne, aber um seine Hauptstadt wird bereits erbittert gestritten. Nach heftiger Kritik aus Israel schwächten die Minister ihre gemeinsame Erklärung ab. Der Streit entfachte sich an einer Passage, in der Ostjerusalem erstmals als Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaats bezeichnet wurde. Die EU will es damit allen recht machen, doch ernsthafte Fortschritte lassen sich so wohl kaum erzielen, meint meine Kollegin Katrin Brandt. Im Chor der 27 Außenminister der EU ist Jean Asselborn so etwas wie die Stimme des Volkes. Der Sozialdemokrat aus Luxemburg ist lange in der Politik und hat zu vielem eine Meinung, die er auch erfrischend klar äußert. Gestern zum Beispiel meinte er, wir sagen ja alle, dass Ostjerusalem besetzt ist. Und wenn es besetzt ist, gehört es nicht zu Israel. womit er recht hat. Tatsächlich lehnt die EU, wie viele andere, die Besetzung Ostjerusalems durch Israel ab. Doch als es ans Formulieren einer Resolution ging, war der Status von Ostjerusalem auf einmal ein Tabu. Und zwar ganz offensichtlich auf Druck von außen. Der noch geheime erste Entwurf der Resolution war nämlich nach Israel durchgestochen worden. Offensichtlich von einer EU-Regierung, die sich Israel besonders verbunden fühlt. Schon dieser Vorgang macht die EU lächerlich. Es ist ein internes Misstrauensvotum. Doch es geht noch weiter. Kaum hatte die israelische Regierung protestiert, besserte die EU nach und strich die umstrittenen Passagen. Wie bitte? Seit wann werden Resolutionen von denen Korrektur gelesen, an die sie sich wenden? Außenminister Westerwelle versuchte, die Änderungen inhaltlich zu begründen. Tatsächlich aber hat sich die EU nur weggeduckt. So benimmt sich niemand, der auf der Weltbühne eine wichtige Rolle spielen soll. Dabei ist der Rest des Textes durchaus deutlich. Die Forderung nach der Öffnung des Gazastreifens, der Siedlungsstopp, die Grenzen von 1967, all das steht ja drin. Doch die Art, wie sie nun zustande kam, macht die ganze Resolution unglaubwürdig. Außenminister Westerwelle sieht das nicht so. Das entspreche seiner Haltung der freundlichen Entschlossenheit. Die Freundlichkeit ist klar zu sehen, aber Entschlossenheit ist dann doch etwas anderes. Katrin Brandt kommentierte. Das bundesdeutsche Kabinett hat die Auslandseinsätze in Somalia und Bosnien um ein weiteres Jahr verlängert. Lange hat man nichts mehr gehört von dort, weil andere Einsätze eher die Gemüter erregen, der in Afghanistan zum Beispiel. Doch was machen die Soldaten mittlerweile, etwa in Bosnien? Hat sich das Land in den letzten Jahren überhaupt bewegt? Die politischen Probleme sind keinesfalls gelöst. Immer wieder keimen die Konflikte zwischen Serben, Kroaten und Bosniaken auf. Andreas Meyer-Feist berichtet. Es ist eine unauffällige Arbeit der wenigen noch verbliebenen Bundeswehrsoldaten in Bosnien. Sie sind in Privatwohnungen untergebracht, in kleinen Teams. Sie halten Kontakt zur Bevölkerung und sollen bei der Lösung alltäglicher Konflikte helfen. Für die deutschen Soldaten mehr eine psychologische als eine militärische Mission. Frühzeitig sollen sie erkennen, ob sich die Sicherheitslage verschlechtert, und sie sollen verhindern, dass der Konflikt zwischen Bosniaken, Serben und Kroaten wieder akut wird. Das Land schaukelt ja immer. Einmal ist es ruhig, man kann es vorher nie so genau sagen, wie es kommen wird. Die Menschen, die mit den Bundeswehrsoldaten sprechen, haben 14 Jahre nach dem Ende des Bosnienkriegs keine Angst mehr vor neuer Gewalt. Die Probleme heute sind vor allem politischer Natur. Die Volksgruppen haben sich noch nicht auf eine funktionierende gemeinsame Verwaltung des Landes verständigen können. Es muss sich viel ändern. Die Politiker hier sind eine Katastrophe. Die Leute wählen seit vielen Jahren immer die gleichen Politiker, die nur nationalistische Ideen im Kopf haben. Und es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass sie es irgendwann besser machen werden. Es ist einfach katastrophal. Es ist gar nicht die Frage, ob es besser oder schlechter geworden ist. Das Problem ist, Bosnien hat sich in den vergangenen Jahren überhaupt nicht bewegt und schon gar nicht nach vorne. Das Land ist total blockiert. Vor allem die bosnischen Serben blockieren alles, was notwendig wäre, um Bosnien näher an die EU zu rücken oder an die NATO. Sie halten das Land in einem Zustand, in dem alle möglichen Reformen einfach nicht umgesetzt werden können. Bei der Lösung der politischen Probleme können die Soldaten nicht helfen. Auch deshalb gab es schon vor 2 Jahren einen EU-Beschluss zum drastischen Truppenrückzug. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Der Bundeswehreinsatz wird jetzt zwar verlängert, aber nur noch mit wenigen Soldaten. Im Dezember 2004 hatte die NATO die Aufgabe zur Stabilisierung Bosniens an die EU abgetreten. Die EUFOR wurde daraufhin als Nachfolgerin der NATO-geführten SFOR zur Friedenssicherung eingesetzt. Der weitere Verbleib der Soldaten hängt vom Reformprozess im Land ab. Für den internationalen Bosnienbeauftragten Valentin Insko die Voraussetzung für politische und militärische Stabilität. Die Serben wollen keine Regierung haben für den Staat Bosnien-Herzegowina. Die Bosniaken, die Moslems wollen halt mehr Staat haben. Diese zwei Konzepte muss man einmal versöhnen. Das geht nicht so leicht. Man könnte die beste Verfassung der Welt haben, aber trotzdem hätte man keinen Fortschritt, weil eben der politische Wille fehlt. Der bosnische Politikwissenschaftler Damir Kapicic glaubt aber nicht mehr an einen neuen Bürgerkrieg in Bosnien, falls die politischen Probleme nicht bald gelöst werden. Die meisten Leute, die wünschen sich keinen neuen Krieg. Und das für alle Seiten so. Was aber passieren könnte, ist, dass die ethnischen Spannungen ein bisschen größer und auch heikler werden. Also einzelne Überfälle oder einzelne Gewaltausbrüche, die könnten schon passieren. Für diesen Fall sind die Bundeswehrsoldaten gerüstet. Und ein vollständiger Abzug ist erst zu erwarten, wenn sich die Sicherheitslage in Bosnien nachhaltig stabilisiert hat. Ein Beitrag von Andreas Meyer-Feist. London war immer stolz, zu einem der Finanzzentren der Welt zu gehören. Das könnte sich ändern, denn die britischen Banker sind sauer. Sie sollen nun Steuern auf ihre Boni zahlen. Großbritannien hat damit auf die Wirtschaftskrise mit einem der strengsten Gesetze reagiert. Die Banker drohen nun zwischen den Zeilen damit, dass der Finanzsektor aus London abwandern könnte. Thorsten Huhn berichtet. Die Aufregung ist groß unter Londons Bankern, nachdem Finanzminister Darling die Einführung einer Steuer auf Bonuszahlungen verkündet hat. Das sei eine politisch motivierte Steuer, die vor allem in Frankfurt, Paris und Zürich Arbeitsplätze schaffen werde, wird ein Banker in der Zeitung Guardian zitiert. Immer wieder wird darauf verwiesen, wie wichtig der Bankensektor für die britische Wirtschaft sei. So sagt Mark Littlewood, Direktor eines Wirtschaftsforschungsinstituts, hörbar erbost. And let's be honest about it. We're reliant on financial services and banking. Lasst uns ehrlich sein. Wir sind in der Großbritannien AG dringend auf den Banken- und Finanzsektor angewiesen. Und ich bin sehr besorgt, dass populistische Maßnahmen, die einen für dieses Land wichtigen Berufszweig betreffen, umgesetzt werden, um Schlagzeilen zu bringen, anstatt dafür zu sorgen, dass unsere Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Die Regierung müsse doch alles tun, um diesen für das Land so wichtigen Wirtschaftszweig weiter zu pflegen. Die internationale Konkurrenz sei zu stark, um einseitig Maßnahmen wie die Einführung der Bonussteuer zu ergreifen. Angela Knight vom Bankenverband meint, wir sind hier in Großbritannien weiter vorgeprescht, was die Bezahlung angeht, als alle anderen internationalen Finanzzentren und viel weiter als die Mehrheit der G20-Staaten. Es ist ein internationales Geschäft. Wir operieren in verschiedenen Zentren weltweit und konkurrieren miteinander. Das ist das Hauptargument der Branche, dass sie im Wettbewerb stehe, dass die guten Leute abwandern könnten an andere Standorte. Die Vertreterin des Bankenverbandes stößt keine offenen Drohungen aus. Sie ist in ihren Formulierungen diplomatisch zurückhaltend. Wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir in der Weise, in der wir damit umgehen, und man muss sehen, wir stehen vor einer Parlamentswahl, dass wir nicht anfangen, Zweifel zu verbreiten über die Bedingungen in London und die Stabilität Großbritanniens als Finanzzentrum der Welt. Über die letzten 12 Jahre habe der Finanzsektor über 90 Milliarden Euro an Steuern gezahlt, sagen die Vertreter der Branche. Den Aufschwung, den das Vereinigte Königreich bis zum Herbst letzten Jahres genießen konnte, habe es vor allem dem Finanzsektor zu verdanken. Und der Tatsache, dass die Labour-Regierung Ende der 90er Jahre sehr viele Regulierungen abschaffte. Was dazu führte, dass auch Banken aus dem stärker regulierten New York nach London kamen. Diesen Trend dürfe man nicht umkehren, warnt die Branche. Die Situation wirft auch ein Schlaglicht auf die starke Abhängigkeit des Landes vom Finanzsektor. Der Produktionssektor sei in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden. Vielleicht legt sich die große Aufregung über die Bonussteuer demnächst wieder, denn die Steuer gilt ja nur bis April. Dann stehen Parlamentswahlen an, die wahrscheinlich die Konservativen an die Macht bringen werden. Und die sind gegen diese Abgabe. Frankreich war in Sachen Kinderbetreuung den Deutschen immer voraus. Dort ist es üblich, schon kurz nach der Geburt des Nachwuchses wieder in den Job zurückzukehren. Die Betreuung durch Krippen und Kindergärten war gesichert. Wer jedoch daraus den Schluss gezogen hat, dass Französinnen keinen Karriereknick erleiden und sich in Frankreich mehr Frauen in den Führungspositionen tummeln, der liegt völlig falsch. Ausgerechnet die konservative Regierung Sarkozy will nun dafür sorgen, dass bald die Hälfte der Manager Frauen sind. Um dies zu erreichen, sieht das Gesetz vor, dass die börsennotierten französischen Firmen die vorgeschriebene Quote ab nächsten Jahr in 2 Schritten bewältigen. In den ersten 18 Monaten muss das Verhältnis auf mindestens 20% ansteigen. Dann binnen 4 Jahren um weitere 30%. Ich denke, dass es richtig ist, hier mit den 650 größten französischen Unternehmen zu beginnen. Dies wird einen dynamischen Prozess auslösen. Alle anderen werden sich dann der veränderten Situation anpassen. Den Anfang aber sollen die großen und mittleren Firmen machen. Das dürfte eine signifikante Wirkung haben. Ein ehrgeiziges Ziel, gemessen an der Realität heute. Den offiziellen Zahlen zufolge sind derzeit lediglich 10% aller Entscheidungsgremien der wichtigsten französischen Firmen mit einer Frau besetzt. Zu diesem traurigen Ergebnis kam kürzlich eine in ganz Frankreich durchgeführte Untersuchung. Wobei auch diese Zahlen, sagt Caroline Apfel vom Personalberatungsunternehmen Heidrick & Struggles in Paris, mit Vorsicht zu genießen sein. Unseren Untersuchungen zufolge sind die Zahlen sogar niedriger. Wir kommen auf lediglich 8%. Und leider haben sich diese Zahlen in den letzten Jahren nicht verändert. Ein Trend, dem die Konservativen in Frankreich nun mit aller Kraft entgegenwirken wollen. Zumal sie sicher sein können, hier auf ein positives Echo innerhalb der französischen Gesellschaft zu stoßen. Zwar befürworten lediglich 40% der jüngst Befragten die Einführung einer Frauenquote in den Führungsetagen, aber über 90% sind gleichzeitig der Ansicht, dass mit Hilfe eines neuen Gesetzes berufliche Ungleichberechtigung abgeschafft werden müsste. Die Autorin des nun vorgelegten Gesetzentwurfs, Marie-Jo Zimmermann, ist dementsprechend zuversichtlich. Ihr Kalkül, mehr Frauen im Vorstand oder Aufsichtsrat, bedeutet auch finanzielle Gleichberechtigung auf unteren Ebenen. Natürlich wird dieses Vorhaben nicht schon nächstes Jahr vollständig greifen. Aber ich bin davon überzeugt, dass dieses Gesetz hier Bewegung erzeugt. Unsere Vorlage ist der Beginn eines langen Prozesses und zeigt deutlich unseren erklärten politischen Willen, Veränderungen in Sachen berufliche, aber auch allgemeine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zu erreichen. Bis März 2010 soll das Gesetz sämtliche parlamentarische Hürden genommen haben und könnte dann Mitte kommenden Jahres in Kraft treten. Aber was passiert, wenn sich ein Unternehmen daran nicht hält? Eine finanzielle Strafe, sagt der konservative Politiker Copé, wird es nicht geben. Niemand solle sich da freikaufen können. Wird das entsprechende Gremium nicht wie vom Gesetz vorgeschrieben zu 50% mit Frauen besetzt, dann muss die Nominierung der Männer eben rückgängig gemacht werden. Und dass jemand dagegen klagen könnte, hält der Fraktionsvorsitzende des Sarkozy-Partei UMP für ausgeschlossen. Unser Rechtssystem sieht vor, dass auch privatwirtschaftlich geführte französische Unternehmen französischem Recht unterliegen. Und dagegen vorzugehen, ist in Frankreich nicht wirklich einfach. Aus Paris ein Bericht von Henrik Jacek. Wenn der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg ein Urteil fällt, dann kann ein Staat damit schwer an Image verlieren. Weigert sich das Land, ein Urteil umzusetzen, kann man dem Spruch der Richter jedoch schwerlich erzwingen. Schließlich sind Europas Staaten alle noch souverän. Sind russische Fälle in Straßburg anhängig, so handelt es sich dabei oft um Tschetschenien. Und hier zeigt sich, wie schwer europäisches Recht umzusetzen ist. Denn bei dem Thema Tschetschenien versteht das Land keinen Spaß und ändert auch vom Gerichtshof schon lange angemahnte Praktiken nicht. Barbara Lehmann berichtet. Den jungen Tschetschenen schleifen russische Soldaten über den Boden. Sie traktieren ihn mit ihren Stiefeln. Los, los, macht ihn fertig, erschießt ihn, verdammt, feuert der russische General Alexander Baranow seine Untergebenen an. Ein CNN-Kamerateam filmt die Szene. Fatima Basokina sieht sie im Februar 2000 in den Abendnachrichten und erkennt in dem wehrlosen jungen Mann ihren Sohn Khatschimura Yandiev wieder. Im Juni 2006 urteilt der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, dass die russische Regierung für Yandievs widerrechtliche Verhaftung und Tötung verantwortlich sei. Die russischen Behörden werden aufgefordert, sein Verschwinden zu untersuchen und ein Verfahren gegen General Baranow zu eröffnen. 3 Jahre nach dem Straßburger Urteil ist nichts davon geschehen. Das ist kein Einzelfall, erklärt Alison Gill, Direktorin des Moskauer Büros von Human Rights Watch. Die Menschenrechtsorganisation hat neulich einen Bericht zu dem Thema vorgelegt. Der Gerichtshof in Straßburg hat über 100 Fälle behandelt, die Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien betreffen. Russland bezahlt zwar prompt die Entschädigungssummen an die Kläger und die Gerichtskosten, doch der Kern des Urteils, nämlich die Untersuchungen zu verstärken, wird regelmäßig nicht umgesetzt. Russische Soldaten, die in der eigenen Armee gedemütigt wurden, Lager- und Gefängnisinsassen, die unter unerträglichen Haftbedingungen und zu langer U-Haft litten und leiden, Opfer der russischen Milizen, mundtot gemachte Journalisten, um Sozialleistungen geprellte Kriegsinvalide, Rentner, Arbeitslose, um ihr Eigentum geprellte, sie alle hoffen in Straßburg auf Gerechtigkeit, die ihnen die Justiz im eigenen Land verwehrte. Der Weg bis zur Durchsetzung einer Klage ist langwierig und kostspielig. Von 30.000 Klagen werden in Straßburg nur 4.000 angenommen. Einige Kläger geben zudem auf, weil sie von den russischen Behörden wegen ihrer Klage beim Menschenrechtsgerichtshof schikaniert werden. Dennoch betreffen 30% aller in Straßburg behandelten Fälle Menschenrechtsverletzungen in Russland. Allein zwischen Januar und September 2009 wurden 309 Urteile zu Russland gesprochen, fast alle im Sinne der Kläger. Der Menschenrechtsorganisation Memorial ist es zu verdanken, dass die Fälle am Europäischen Gerichtshof rascher als sonst bearbeitet wurden. Ihr Leiter Alek Alov ist damit aber nicht zufrieden. Es ist eine seltsame Situation. Russland bezahlt eine Steuer auf die Gesetzlosigkeit. Die Familie eines Getöteten bekommt 50.000 Euro und so kann man weiter morden. Menschen werden auf die Milizstationen verschleppt und verschwinden. In außergesetzlichen Gefängnissen wird weiterhin gefoltert und getötet. Wir fordern die europäischen Politiker auf, dagegen zu protestieren. Die Entscheidungen in Straßburg müssen vollständig umgesetzt werden, so wie es die von Russland unterzeichneten Abkommen und Verträge verlangen. Die Durchsetzungskraft und die Effizienz des russischen Justizsystems müssen verstärkt werden, damit die in Straßburg behandelten Fälle in Zukunft besser von den russischen Gerichten behandelt werden, sagt auch der Pressedienst des Europäischen Gerichtshofs. Offensichtlich ist, dass die Russen der Justiz im eigenen Lande misstrauen. Für die Kläger ist der Gerichtshof ein Deus ex machina, die letzte Hoffnung für Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt. Doch Straßburgs Leuchtkraft schwindet. Immer mehr Fälle gehen ein, es wächst der Rückstau der unbearbeiteten Akten. Weder personell noch finanziell ist der Gerichtshof angemessen ausgestattet. Ein Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention weist den Weg, wie die Verfahren zu beschleunigen wären. Auch müsste dem Ministerkomitee des Europarates bei der Überwachung und Umsetzung der Urteile mehr Befugnisse eingeräumt werden. Doch als einziger der 46 Mitgliedstaaten verweigert Russland die Ratifizierung des Protokolls 14. Diese Frage hat für den Europarat politische Priorität, betont auch der Pressedienst des Gerichtshofs. Man tue alles, damit das Protokoll in Kraft treten könne. Zudem verfolge man alternative Wege zur Reform des Gerichtshofes. Noch einmal Alison Gill. Auf der politischen Ebene hat die russische Regierung oft den Europäischen Gerichtshof beschuldigt, politisiert zu sein oder unfair gegenüber Russland. Doch derzeit unterstützt der Kreml 3000 Klagen aus Südossetien gegen Georgien, die georgische Gewalttaten an ossetischen Zivilisten während des vergangenen Krieges betreffen. Das zeigt, dass die russische Regierung die Rechtsprechung in Straßburg akzeptiert. Die europäischen Partner können also zu Russland sagen, ihr akzeptiert die Rechtsprechung bei 3000 ossetischen Fällen. Dann müsst ihr auch dafür sorgen, dass der Europäische Gerichtshof effektiver arbeiten kann und imstande ist, die Umsetzung der Urteile zu kontrollieren.